بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Liebe Geschwister, wir machen weiter mit unserer Unterrichtsreihe oder mit unserer Fragenreihe 200 Fragen und Antworten zu Aqida. Diesmal werden wir drei Fragen und Antworten gleich nehmen und ein bisschen Ergänzungen hinzufügen. Und zwar geht es um die achte Frage: Wie viele Bedingungen gibt es für die Ibadah? Also wie viele Bedingungen hat eine Ibadah, hat eine Anbetung? Und der Autor sagt, es gibt drei Bedingungen. Erstens die aufrichtige, ehrliche Entschluss. Dies ist eine Bedingung für die Existenz der Ibadah. Ja, natürlich, das ist klar, dass man erstmal einen Entschluss haben muss, dass man etwas beschließt, etwas zu tun, um dann daraus ein Ibadah zu werden. Das zweite ist die aufrichtige Absicht, die Niyyah. Und die dritte ist die Übereinstimmung mit dem islamischen Gesetz, welches Allah befohlen hat. Und dann sagt er, und die letzten beiden Bedingungen sind die Voraussetzung, damit die Ibadah von Allah angenommen wird. Ich habe das jetzt so kurz gefasst auch, weil er sie gleich in dem 9. und im 10. erklärt, inshallah ta'ala. Was er hier sagt zum Schluss, dass die letzten zwei, die Bedingungen sind, dass die Ibadah angenommen wird, das ist eigentlich die Grundlage. Also grundsätzlich, wann ist eine Ibadah gültig, wann ist eine Anbetung bei Allah subhanahu wa ta'ala gültig, wenn sie zwei Bedingungen hat. Erstens die aufrichtige Absicht, also Ikhlas und Niyyah, dass man aufrichtig und ehrlich ist in der Absicht, und zweitens Muta'abatur Rasul, also dass man in dieser Tat dem Gesandten Allahs folgt. Und das werde ich gleich in Schanat erläutern. Mit den kommenden Fragen. Dann geht er auf die 9. Frage, und das ist dann die Erklärung von der ersten Bedingung. Die Erklärung von der ersten Bedingung. Und zwar, was ist der aufrichtige Entschluss? Auf Arabisch sagt er Al-Azima. Der aufrichtige Entschluss ist die Unterlassung der Faulheit und die Trägheit und der Trägheit und das Bemühen dass die Taten mit Worten mit den Worten übereinstimmen. Das heißt, dass der Gläubige aufhört, faul zu sein, dass der Gläubige aufhört, träge zu sein, und dass er sich bemüht, dass seine Taten mit den Worten übereinstimmen. Und wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, O ihr, die ihr glaubt, warum sagt ihr etwas, was ihr nicht tut? Höchst verhasst ist es vor Allah, dass ihr etwas sagt, was ihr nicht tut. Deswegen sollte der Gläubige immer das, was er predigt, auch tun, so gut er das kann. Aber der aufrichtige Entschluss ist im Endeffekt eigentlich nichts anderes wie die Absicht dazu. Dass man einen Entschluss fasst, etwas zu tun. Das könnte man so den ersten Step zur Absicht nennen. Ich beschließe jetzt, eine gute Tat zu tun. Ich beschließe jetzt, das Gebet zu beten. Ich beschließe jetzt, zu fasten. Ich beschließe jetzt, Koran zu lesen. Das ist der erste Entschluss, den man hier tun kann. Dann geht er rüber zur 10. Frage, wo er sagt, was ist die aufrichtige Absicht? Ja, was ist die aufrichtige Absicht? Ein Nähe. Er sagt, aufrichtige Absicht bedeutet, dass alle Worte und Taten des Dieners Allahs und des Diener Allahs, die sichtbaren und unsichtbaren, für nichts anderen getan werden dürfen oder für nichts anderen getan werden, als damit das Antlitz an Allahs zu ersuchen. Also nichts anderes, als wenn man sagt, dass man die Taten nur für Allah subhanahu wa ta'ala einzig und allein aufrichtig tut. Also der Unterschied ist sozusagen zum Entschluss, man entschließt etwas zu tun, und dann, wenn man diese Tat tun möchte, dass sie nur für Allah subhanahu wa ta'ala einzig und allein ist. Wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und nichts anderes wurde ihnen befohlen, als nur Allah zu dienen und ihm dabei gegenüber aufrichtig in der Religion zu sein. Aufrichtig in der Religion zu sein, das heißt aufrichtig in den Taten, die man tut, nur für Allah subhanahu wa ta'ala zu tun. Ja, und Allah subhanahu wa ta'ala, der Autor erwähnt hier, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und niemand hat bei ihm eine Gunst anzurechnen, die vergolten werden müsste, sondern er handelt im Trachten nach dem Angesicht seines Herrn. Dass man es nur für Allah subhanahu wa ta'ala sagt. Und der Autor bringt hier auch den Vers in Surat al-Insan, und wir speisen euch nur um Allahs Angesichts willen. Wir wollen von euch weder Belohnung noch Dank. Das heißt, diejenigen, die für Allah subhanahu wa ta'ala spenden, speisen, die wollen nur das Angesicht Allahs. Die wollen weder Dank noch Lohn von den Leuten haben. Naam. Und Allah subhanahu wa ta'ala, und der Autor bringt auch von der Surat Shura, wer immer die Ernte des Saatfelds für das Jenseits haben will, dem mehren wir noch die Ernte in seinem Saatfeld. Also wer das Jenseits will, der kriegt das Jenseits und noch mehr. Und wer die Ernte des Saatfelds für das Diesseits haben will, dem lassen wir etwas davon zukommen, für den wird es aber im Jenseits keinen Anteil geben. Und wer das Diesseits haben will, der bekommt ein bisschen davon, aber vom Jenseits wird er nichts haben. Ja, subhanallah. Deswegen die Absicht, ja, sehr, sehr wichtig. Er hätte auch hier den Hadith bringen können, innama al-a'malu binniyat. Das heißt, dass jede Tat nach seinen Absichten ist. Jede Tat ist nach seinen absichtlich. Aber es ging hier hauptsächlich um die reine, aufrichtige Absicht für Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, der Gläubige ist verpflichtet, in seinen Taten, die er tut, nur für Allah subhanahu wa ta'ala zu tun. Dass er all seine Taten, die er macht, die er machen möchte, die Worte, die selbst die Gottesfurcht, die Liebe für Allah subhanahu wa ta'ala, alles, was die Ibadah umschließt, ja, das einzig und allein für Allah subhanahu wa ta'ala zu tun. Nur dann haben wir eine richtige, aufrichtige Absicht bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und das nächste wäre eigentlich, was er dann nicht nochmal erklärt hat, ist die Übereinstimmung mit den islamischen Gesetzen. Und damit ist eigentlich nichts anderes gemeint wird als dem Folgen vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam eine Sache uns erklärt hat, dann machen wir das so, wie er es uns erklärt hat oder wie er es uns vorgemacht hat. Wir kommen jetzt nicht und erfinden jetzt eine neue Art und Weise des Gebetes oder des Fastens oder andere Angelegenheiten, sondern wir folgen dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam in dieser Angelegenheit. Wir folgen ihm, wie er das gemacht hat, wann er das gemacht hat, zu welcher Zeit er das gemacht hat, an welchem Ort, welche Form er benutzt hat und so weiter. Es gibt 7 bis 9 Kategorien, soweit ich mich erinnern kann, die übereinstimmen müssen. Aber das Einfachste, was man sagen kann, ist einfach dem Gesandten Allahs folgen. Das heißt, wenn der Gesandte Allah subhanahu wa ta'ala eine Sache gegeben hat, dann nehmen wir das. Wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, wenn euch der Gesandte Allah etwas gibt, dann nehmt. Und wenn er euch etwas verbietet, dann lasst. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, und das, was er sagt, und er spricht nicht von seinen Gelüsten. Und es ist alles nur eine eingegebene Offenbarung, sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Najm. Das heißt, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam alles getan und gesagt hat in Bezug auf die Religion, ist eine Eingebung. Und deswegen können und sollen wir, müssen wir ihm darin folgen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, sag, O Muhammad, wenn ihr mich liebt, oder wenn die Gläubigen Allah lieben, dann sollen wir dem Propheten folgen. Ja, dann sollen wir Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgen in den Taten und in den Worten. Denn der beste Mensch, der gelebt hat, der die besten Taten gemacht hat und seine reinste Absicht war der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, wenn wir so machen, wie der Prophet macht, dann ist das die beste Art und es gibt keine bessere Art als diese. Und hier ist immer so ein Problem bei vielen Leuten, die verstehen diese Angelegenheit nicht. Beispiel, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn er auf Reise war, hatte seine Gebete gekürzt. Anstatt 4 Rekka hat er 2 Rekka gebetet. Und er hat sie zusammengezogen. Er hat zum Beispiel Dhuhr und Asr zusammengebetet. Und dann gibt es Leute, die sagen, ja, aber ich kann 4 beten und ich kann zur Zeit beten. Dann sagen wir, ja, das kannst du, das konnte der Prophet eher als du. Aber er hat das gemacht. Jetzt ist die Frage, was ist besser? Was ist besser? Ja, und das ist klar, das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam macht, sagt und tut, das ist besser bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn wir das verstehen, dann können wir inshallah ta'ala wissen, dass was mit dieser Sache gemeint ist, dass wir dem Propheten folgen in allen Angelegenheiten. Das heißt, das Wichtigste ist, dass du eine Absicht hast, die rein für Allah subhanahu wa ta'ala ist, und dass du die Tat und Wort, was du tun möchtest oder sagen möchtest, nach dem Gesandten Allah oder nach dem Vorbild vom Propheten sallallahu alaihi wasallam entspricht. Na, das wäre bezüglich der Frage 8, 9 und 10. Barakallahu fikum, fajazakumullahu khairan, subhanakallahu wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.